Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Die NEA macht ja gerade eine Kampagne zu den Nazi-Aktivitäten in Buch und ich habe mich hier gerade mit zwei Leuten getroffen, die einen Vortrag dazu gehalten haben und ich würde erstmal fragen, was passiert denn überhaupt in Buch? Was machen die Nazis da oder haben so in den letzten 2 Jahren grob gemacht? Das Thema unseres Vortrages ist Buch, eine rechte Homezone in Berlin. Und ich glaube, das führt auch wirklich zusammen, was wir auch sagen möchten, nämlich, dass wir mit Pankow Buch, also Buch als Teil des Großbezirks Pankow, eine rechte Homezone mitten in Berlin haben, was vielen gar nicht bewusst ist, dass wir tatsächlich dort eine hohe Kontinuität von neonazistischen Aktionen haben, von rassistischen Übergriffen, von rechten Schmierereien, von rechten Pöbeleien. Und das alles ist zurückzuführen auf eine sehr aktive Kameradschafts- und MPD-Struktur vor Ort, die es schafft, Teile der Jugendlichen im Buch an sich zu binden und vor allem halt in rechten Aktionismus zu kanalisieren. Ja, aktuell im Buch sind halt quasi die Proteste rund um die sogenannten Containerdörfer, die gerade in den Berliner Randbezirken errichtet werden. Also im letzten Jahr wurde bekannt gegeben durch Sozialsenator Mario Schaja, dass in Zehlendorf, in Köpenick, in Buch, in Marzahn und in Hohenschönhausen sogenannte Containerunterkünfte für Refugees entstehen sollen. Daraufhin haben sich Nazis unter dem Deckmantel des sogenannten Bürgerprotestes zusammengefunden und haben angefangen, Demonstrationen da zu veranstalten. Also eigentlich kam das schon im Jahr 2013 ziemlich groß auf, als in Hellersdorf ein Lager für Refugees gebaut werden sollte. Als dieses Lager entstehen sollte, haben sich erste Nazis zusammengefunden unter dem Namen des Berlin-Wehrt-Sich-Netzwerkes. Und dieses Netzwerk ist auch heute noch aktiv gegen diese sogenannten Containerdörfer. In Buch soll auch eins entstehen auf der Karower Chaussee. Mittlerweile wurde das jetzt errichtet, vor einem Monat circa bezogen. Genau, als im Buch rauskam, dass da diese sogenannten Containerdörfer entstehen sollten, gab es unter diesem Berlin-Wehrt-Sich-Motto zahlreiche Proteste. Wöchentlich fanden Demonstrationen statt mit 200 bis 400 Teilnehmenden. Organisiert wurden die jedes Mal federführend von der NPD. Also die Redner wurden von der NPD gestellt, die Anmeldung hat die NPD übernommen, der Lautsprecherwagen kam von der NPD, die Schutzstrukturen des Lautsprecherwagens kamen von der NPD. Und damit haben sie quasi angefangen, gegen die Containererrichtung zu protestieren, haben Lichterketten mit bürgerlichen Kräften auch zusammengestemmt. Das waren dann wöchentlich jeden Donnerstag so 40 bis 80 Leute, die dann eine Lichterkette am Bauzaun da quasi veranstaltet haben. Es gab mehrere Angriffe auf diesen Bauzaun, schon bevor die Refugees überhaupt dort waren. Und mittlerweile, vor circa einem Monat, wurden jetzt diese Container fertiggestellt, wurden bezogen von Refugees und auch da gab es schon Mahnwachen von Neonazis und wir müssen sagen, zum Glück noch keine Angriffe. Wir wissen nicht, was kommen wird. Es ist alles noch sehr neu, die Situation. Und wir werden weiterhin auch wachsam bleiben und sehen, was da im Buch passiert. An anderen Stellen muss man dazu sagen, wie in Köpenick, gab es auch schon Flaschenwürfe auf Unterkünfte und auch Bedrohungen gegen Refugees, die da neu in diese Bezirke eingezogen sind. Interessant an Buch ist, dass dieser Stadtteil schon eine lange Kontinuität hat an einem rechten und rassistischen Alltagsklima. Bereits Anfang der 1990er Jahre gab es schon eine sehr aktive Kameradschaftsszene vor Ort. Es gab auch, oder es gibt eine lange Geschichte von aktiven Neonazis, beispielsweise um den Rechtsterroristen und Neonazikader Arnulf Priem, der schon damals Neonazis in Berlin-Buch geschult hatte, beispielsweise in germanischer Mythenkunde oder auch in anderen rechten Ideologiefragmenten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es eine lange tradierte rechte Geschichte im Buch gibt. Und das, was wir heute als rassistisches Alltagsklima bezeichnen im Berlin-Buch, ist somit auch die Quintessenz eines aktiven rechten und aktionistischen Konsens und Strukturen, die vor Ort wirken. Einen Akteur hast du schon genannt, Arnulf Priem, der ist ja jetzt schon ziemlich in die Jahre gekommen. Wer sind denn so die aktuellen Nazi-Akteure, die da eine große Rolle spielen? Okay, also Nazi-Akteure, die gerade im Buch eine große Rolle spielen, sind vor allem Christian Schmidt und auch Leute wie Uwe Mehnen. Aber um zuerst mal über Christian Schmidt zu sprechen. Christian Schmidt hat erst im Weißen See gelebt, wurde da halt durch antifaschistischen Protest ziemlich quasi bedrängt, hat sich dann auch irgendwann aus Weißen See verpisst, hat auch seinen Job verloren nach guter Antifa-Recherche und ist jetzt im Buch quasi Vollzeit damit beschäftigt, neue Leute zu akkreditieren für die Neonazi-Szene, da Proteste zu organisieren. Also er versucht somit quasi eine starke Neonazi-Szene aufzubauen, ist aber nicht nur damit beschäftigt, sondern auch mit sogenannten Anti-Antifa-Aktivitäten. Das heißt, er fotografiert mit seinen anderen Nazis Leute, die sich im Buch bewegen, die veröffentlichen ab und an auch mal Bilder von AntifaschistInnen, sie bedrohen AntifaschistInnen, folgen denen auf dem Bahnhof und nicht nur Leute, die wir jetzt als Antifas verstehen würden, sondern auch Leute wie die SPD, die sich seit ein paar Jahren im Buch auch ziemlich stark gegen Nazis einsetzen. Also alles, was quasi nicht in ihr neonazistisches Weltbild passt, wird da bedroht. Christian Schmidt ist ja eine Person, die vor allem halt für eine Professionalisierung der Neonazi-Szene vor Ort gesorgt hat. Das zeigt sich darin, dass er es geschafft hat oder auch immer noch schafft, Jugendliche, rechte Jugendliche aus Buch mit zu politisieren und zu Aktionen mitzunehmen. Er ist somit eine Integrations- und Schlüsselfigur der rechten Szene in Buch. Das zeigt auch jetzt seine Anbindung an die Berliner NPD. So ist er jetzt beispielsweise der Kreisvorsitzende der NPD, also des Kreisverbandes 8 der Berliner NPD. Er ist gleichzeitig aber auch bestens in das Netzwerk um den Nationalen Widerstand Berlin mit eingebunden. Er hat persönliche Kontakte zum Berliner Landesvorsitzenden der NPD, Sebastian Schmidtke, und hat auch weitergehende Kontakte in den Märkisch-Oder-Barnim-Kreis und in weitere überregionale Strukturen. Also er ist ein Kader, der sich im Aufbau befindet, auch bewusst aufgebaut wird von Kameraden, sogenannten Kameraden wie Uwe Mehnen beispielsweise, der auch eine lange tradierte Geschichte in der rechten Szene hat, als NPD-Funktionär, als Funktionär des Hoffmann von Fallersleben Bildungswerkes. Und Uwe Mehnen ist ja neben seinem Wirken in den bereits genannten Strukturen ja auch bereits aktiv gewesen für den Kreisverband 8 der Pankower NPD. Und das alles gibt eine Melange, die sich, wie gesagt, weitergehend professionalisiert, die versucht, Jugendliche einzubinden in die Struktur. Die NPD bietet da eine sehr wichtige Funktion, denn sie bietet sozusagen die legalistische Parteienstruktur, über die beispielsweise Finanzierungen und infrastrukturelle Fragen auch geklärt werden können für das Wirken von Neonazi-Kameradschaften und rechten Jugendlichen vor Ort. Das heißt, dieser Aktionismus, der sich gerade im Buch auch entfaltet, kann ohne finanzielle, materielle und andere infrastrukturelle Unterstützung der NPD, beispielsweise Pankow oder auch Berlin, gar nicht funktionieren. Insofern gilt es für uns, vor allem den Kampf anzusagen, nicht nur gegen Integrations- und Schlüsselfiguren der Szene wie Christian Schmidt, sondern auch beispielsweise die NPD im Gesamten, sei es jetzt als Pankower Kreisverband oder auch als Berliner Landesverband, weil diese nämlich genau jene Prozesse mit befördern und auch aktiv daran beteiligt sind, die rassistischen Proteste gegen sogenannte Containerdörfer oder auch die sogenannte Anti-Asyl-Hetze maßgeblich von Köpenick über Falkenberg, Hunschenhausen, Marzahn, Hellersdorf und auch Buch strukturell und auch personell zu unterstützen. Du hast gerade schon davon geredet, den Nazis den Kampf anzusagen. Was machen denn lokale Antifa-Strukturen oder auch überregionalere, also Antifa-Strukturen, die nicht aus Buch kommen, gegen das Nazi-Problem in Buch? Also wir sind Teil des sogenannten Gemeinsam gegen Rassismus-Bündnis. Das ist ein Bündnis aus verschiedenen antirassistischen und antifaschistischen Gruppen, was sich zusammengefunden hat im Rahmen dieser Proteste gegen Refugees in den Außenbezirken. Also ist quasi aktiv in Köpenick, Falkenberg, Buch und Marzahn. Und dieses Bündnis hat quasi größtenteils diese Gegenproteste organisiert, die in den letzten Monaten immer wieder in Berlin stattgefunden haben. Das heißt, das Bündnis hat Sperranmeldungen veranlasst, also quasi immer wenn man dachte, okay, die NPD könnte jetzt wieder was anmelden, rund um die Container wurden vorher schon Anmeldungen gemacht, als bekannt wurde, die NPD könnte hier was planen, wurden alle möglichen Straßen im ganzen Bezirk jeden Tag angemeldet, weil es ein sogenanntes Erstanmelderecht hier gibt. Das heißt, wenn wir was anmelden, kann die NPD nichts anmelden. Mittlerweile sind die da aber auch schon ganz gut auf den Trichter gekommen. Was wir auch gemacht haben mit unserem Bündnis, ist Gegenproteste organisiert. Also fast immer, wenn Nazis da waren, haben wir mindestens für eine Beschallung gesorgt. Es gab Blockadeversuche. Es gab aber auch von anderen solidarischen Menschen verschiedene andere Aktionsformen, wie zum Beispiel Outings von Kadern, von den Anmeldern der NPD-Demonstration, von auch allen möglichen anderen Leuten, die da mitgelaufen sind, was auch dazu geführt hat, dass weniger Leute halt auf die Demonstration gekommen sind. Es gab Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und vor allem auch eigene Aktionen, denn wir haben auch viel mehr drauf, als nur gegen Nazis zu sein. Wir können auch quasi zusammen mit Betroffenen, mit Refugees kämpfen für eine bessere Gesellschaft, für Bleiberecht und vor allem auch gegen diese menschenunwürdige Unterbringung, gegen diese Lager, die halt derzeit entstehen und auch gegen diese Containerdörfer. Den Neonazis den Kampf anzusagen, ein Buch, ein Ort, in dem wir beobachten, dass dort eine rechte Hegemonie bereits entstanden ist. Die müssen wir brechen. Das gilt es für Antifaschistinnen aus dem Innenstadt und aus dem außenbezirklichen Bereich einfach als politische Agenda auf die Tagesordnung zu setzen. Dies bedeutet für uns, präsenter zu sein, antifaschistische Gegenangebote zu machen. Dahingehend führen wir beispielsweise einmal im Monat einen antifaschistischen Tresen durch im Buch, was bedeutet, dass wir dort auch ein politisches Gegenangebot machen, wo wir mit Betroffenen zusammenkommen, wo wir mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren vor Ort auch zusammenkommen, um uns gemeinsam gegen Neonazis, gemeinsam gegen Rassismus und für eine solidarische Perspektive zu organisieren. Dies bedeutet auch ganz konkret, den Nazis die Räume zu nehmen. Beispielsweise findet im Juni auch das Fosifa-Festival statt, das heißt direkt in einer braunen Hochburg, was wir auch als Anlass nehmen, Jugendliche auch fernab der rechten Lebensrealitäten, Lebenswelten auch ein Angebot zu machen, sich zu organisieren gegen Neonazi-Terror auf der Straße, in den Schulen, dass wir gemeinsam es schaffen, eine Perspektive zu entwickeln, die solidarisch ist und vor allem halt auch die Neonazis, wie gesagt, ihre Räume auch nimmt. Das ist für uns, glaube ich, ganz konkret wichtig. Und vor allem, was ihr alle tun könnt, wenn ihr das da draußen hört, ist selber aktiv werden, auch wachsam zu sein. Und das bedeutet ganz konkret, kreativ zu sein, sich eigene Aktionsformen auszudenken. Das, was wir jetzt genannt haben, ist vielleicht nur ein ganz kleiner Teil davon, was ihr auch noch tun könnt. Es bedeutet auch, selber mal zu recherchieren. Also nicht nur irgendwie mal mit auf eine Demo zu gehen, sondern auch selber Demonstrationen quasi durchzuführen, andere Aktionen durchzuführen, selber mal zu gucken, wer diese Akteure eigentlich sind und was die sonst noch so machen. Ja, ansonsten kommt alle zum Fosifa-Festival, das am 12. und 13. Juni. Wir brauchen wirklich alle Leute da, um da auch mal so eine linke Gegenkultur oder ein Stück der linken Gegenkultur quasi aufzuzeigen. Und natürlich ist es auch wichtig, an allen 363 anderen Tagen im Jahr auch in Orten wie Buch aktiv zu werden. Und genau, wie gesagt, den faschistischen und den rassistischen Verhältnissen, dem Alltagsklima im Buch den Kampf ansagen, bedeutet auf der Straße praktisch zu werden. Diesbezüglich empfehlen wir immer unsere Internetadresse antifa-nordost.org, wo es aktuelle Termine für Veranstaltungen Buch gibt, damit wir gemeinsam dort anreisen können und gemeinsam den Nazis den Kampf ansagen, indem wir gemeinsam diese Veranstaltungen besuchen, Veranstaltungen organisieren und gemeinsam eine solidarische, antirassistische und antifaschistische Gegenhegemonie aufbauen können. Okay, vielen Dank für eure Zeit und für die coolen Antworten.